Deutschlandradio Kultur. Feature. Jeder, der ein Labyrinth betritt, sollte einen bestimmten Reifegrad bereits erreicht haben. Wenn er das nämlich nicht hat, dann ist er schon verloren. Der Aufenthalt selbst dann in diesem Labyrinth ist dann ein weiterer Prozess der Reifung, wenn es gelingt. Also für mich war der Aufenthalt auf diesen Expeditionen ein Angebot, das ich auch gerne angenommen habe, etwas über mich selbst neu zu entdecken. Labyrinthe. Eine akustische Expedition ins ewige Eis. Von Philipp Scheiner. Franz-Josef-Land. Zum Nordpol sind es nur 900 Kilometer. Zwischen Mitte April und Ende August geht die Sonne hier nicht unter. Die Gletscher schmelzen. Franz-Josef-Land erblüht in 1000 Farben. Unzählige Vogelarten nisten und brüten in den Felsen. Rund um den Archipel driften Massen von Eisschollen im arktischen Ozean. Auch die arktische Nacht dauert 4 Monate. Zwischen 19. Oktober und 23. Februar geht die Sonne nicht auf. Durchschnittliche Temperatur im Jänner minus 20 Grad Celsius. Spitzenwerte liegen jenseits von minus 50 Grad. Wir sprechen von einer Landschaft, die voll Eis ist, voll Kälte. Also Begriffe, die wir mit Härte assoziieren. Und dann kommt man zurück und erinnert sich an Erlebnisse und kann konstatieren, feststellen, dass man Befreiung erfahren hat und dass dieser Begriff, der sehr oft in Religionen gebraucht wird, nämlich der Begriff Demut, sich ergänzt, und das erscheint mir so wichtig, durch eine unendliche Fröhlichkeit. Die Arktis, heißt es, ist keine sehr lebensfreundliche Gegend. Hier haben Menschen ihr Leben verloren oder den Verstand, weil sie versucht hatten, die Natur zu bezwingen, das ewige Eis. Sie wollten Helden sein. Doch der Weg dorthin geriet ihnen zum Irrgarten. Elisabeth Guggenberger und Helmut Feutl erzählen in ihrem Buch Eis und Ego 10 Geschichten von Arktis-Expeditionen und ihren Leitern, über deren Wege, Umwege und Abwege. Vom Lärm des Ich in der polaren Stille. Im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert waren Expeditionen sehr oft Eroberungsfeldzüge, politstrategische Aktionen und nationale wie individuelle Ego-Manifestationen. Die Siegreichen wurden zu Helden erkoren, das Entdeckte war Beute und wurde in Besitz genommen. Die Leistung entartete zum Spektakel in der Boulevardpresse. Der Tod wurde zum Mythos. Expeditionsleiter aus Österreich, Großbritannien, Norwegen, Italien, den USA und Russland haben sich seit den 1870er Jahren der Kälte und der polaren Finsternis ausgesetzt. In der Wildnis des Archipels Franz-Josef-Land. Die Gier nach Ruhm, Geld oder Prestige motiviert Menschen zu den seltsamsten Unternehmungen. Damals wie heute. In den homerischen Hymnen werden die Helden als Vollbringer von Taten und Werken gefeiert, die der Krieg zeugte. Krieg und Glück erschienen als sinnvolle Konstellation, als unzertrennliches Paar. Die Moderne ersetzt Krieg zunehmend mit Profit. Und so verhalten sich auch die modernen Polarhelden. Laufende, springende, fahrende, singende, tanzende und im arktischen Eis frierende Litfaßsäulen. Egomanen im Solde eines egozentrierten Gesellschaftssystems. Marionetten weit von ihrem Selbst entfernt, aber wie Narziss sich selbst suchend. Nordpolfahrer auf der tragischen Suche nach ihrem Spiegelbild. Heute wie damals. Man kann dieses Buch auch lesen als eine Anleitung für Manager, Betriebsführer. Was können Manager von Expeditionsleitern, von historischen wie gegenwärtigen, lernen? In der Summe, glaube ich, aufgrund auch unserer intensiven Auseinandersetzung mit diesem Thema, kurz zusammengefasst sagen zu können, dass wenn dieser Egozentrismus, wenn diese Ego-Trips so stark in den Vordergrund des Handelns stehen, dann führt das früher oder später unweigerlich zu einem Absturz. Sie alle nahmen Herausforderungen an, die sie bis an die Grenzen ihrer physischen und psychischen Leistungsfähigkeit trieben und manchen den Tod brachten. Was sie im Innersten ihres Seins dazu motiviert haben könnte, auf Expedition zu gehen, was ihnen den Mut und die Kraft gab, zu bestehen, oder was ausschlaggebend für ihr Scheitern war, das haben wir uns selbst nicht ausschließend aufzuspüren versucht. Ich habe schon als 14-Jähriger die Berichte oder den Bericht von Julius Peyer über die Expedition, die zur Entdeckung des Franz-Josefs-Lands führte, gelesen, war als Kind fasziniert davon, habe dann 1972, als ich beim Fernsehen arbeitete, es dem Fernsehen vorgeschlagen, doch zu dokumentieren und zu rekonstruieren. Und meine Bedingung war aber, es am Originalschauplatz zu tun. Das war natürlich 1972, Kalter Krieg und so weiter, gänzlich unmöglich, aber es war eine Idee. Helmut Feutl, geboren 1939. Er hat als Kameramann und Regisseur bei Spielfilm- und Dokumentarfilmproduktionen gearbeitet. Nachdem sein Filmprojekt in der weltpolitischen Situation der 70er Jahre unmöglich gewesen war, gelang es ihm Anfang der 90er Jahre, nach Perestroika und Glasnost, den damaligen Generalintendanten des ORF von seinem Vorhaben zu überzeugen. Für die Rekonstruktion der Peyer-Weibrecht-Expedition wurde ein Modell des Schiffes, der Admiral Tegetthoff, angefertigt, im Maßstab 1:1. Von 1992 bis 1996 war Helmut Feutl für das ORF-Filmprojekt Arktis Nordost als Regisseur und Expeditionsleiter für 5 Expeditionen auf Franz-Josef-Land verantwortlich. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal diesen Archipel erreicht habe, da gab es einen türkisfarbenen Gletscherwasserfall. Und das war eine so absolute Schönheit, dass es mir die Tränen aus den Augen gedrückt hat. Das war so wunderbar und so wunderschön. Und das war für mich alle Zeit, die ich oben war, immer wieder eine Begegnung mit der Schönheit. Die Formen, die Weite, die Ruhe, die Stille, ja, diese Wildnis. Elisabeth Guggenberger, geboren 1946. Sie war Drehbuchautorin bei vielen gemeinsamen Filmprojekten mit ihrem Lebensgefährten Helmut Feutl. Im Rahmen des Projekts Arktis Nordost war sie Produzentin von insgesamt 14 Stunden Film. In dem Buch Eis und Ego, erschienen im Jahr 2008, wird in fiktiven Dialogen mit den Leitern historischer Arktis-Expeditionen von deren Beweggründen erzählt, vom Scheitern und vom Heldentum. Wir konnten viele Erfahrungen sammeln in diesem Jahr und vieles verstehen. Und aus diesem Verständnis heraus war es dann möglich, mit historischen Expeditionsleitern und Expeditionsteilnehmern diese Gespräche zu führen. Ein weiterer Abschnitt ist ihren eigenen Erfahrungen und Betrachtungen über das labyrinthische Wesen des ewigen Eises gewidmet. Das erste Kapitel behandelt das sehr österreichische Schicksal von Julius Payer und Karl Weibrecht, Ende des 19. Jahrhunderts. Es war eine Zeit, wo man gegenüber dem sich herausbildenden Deutschland als das sogenannte Österreich sich bewähren musste, behaupten musste, zeigen musste und wollte, was man imstande ist zu leisten. Und in die Arktis fahren, also Richtung Nordpol zu fahren, die Nordostpassage entdecken zu wollen bzw. durchfahren zu wollen, das war im Begriff von Leistung damals. Die Nation wollte sich behauptet wissen mit diesem Unternehmen. Linienschiffsleutnant Karl Weibrecht und Oberleutnant Julius Payer, ob ihre Verdienste in blutigen Schlachten für das österreichische Kaisertum hoch dekorierte Offiziere, wollten 1872 den nördlichen Seeweg von Europa nach Asien finden und bezwingen. Dem Expeditionsschiff Admiral Tegetthoff widerfuhr das Schicksal vieler Polarschiffe des 19. Jahrhunderts. Es wurde vom Eis eingeschlossen und blieb manövrierunfähig. Als Gefangene des Eises wurden Weibrecht und Payer mit 22 Mann Besatzung von Wind und Drift immer weiter nach Norden bis an die Küsten eines noch unentdeckten Landes geschoben. Sie benannten es nach dem österreichischen Kaiser Franz Josef, der eine bereits dem Untergang geweihte Monarchie mehr verwaltete als regierte. Die kommen zurück und es wird einem zuerst einmal in Frage gestellt, ob das, was die da zurückkommen, überhaupt wahr sei und ob das Land überhaupt existiert, weiß auch niemand und hat Kränkungen hervorgerufen. Bayer hat seinen militärischen Dienst quittiert und ist ins Ausland gegangen. Weibrecht hat versucht, seine wissenschaftliche Arbeit auf die internationale Ebene zu tragen, was ihm gelungen ist, und eigentlich einen Start und Beginn der internationalen Polarforschung bedeutet hat, aber hat keinerlei finanzielle Apanagen dafür bekommen, musste in einem Untermietzimmer an Tuberkulose krank sich dahin fristen. Also man hat diese Tat vollbracht haben, schon nach kurzer Zeit fallen gelassen, vergessen, eigentlich ignoriert. Ganz im Gegenteil zum Beispiel, wie Großbritannien mit seinen Entdeckern umgeht. Jeder kennt Scott, jeder kennt jetzt auch Shackleton, Amundsen sowieso, Nansen auch, sind alles Helden gewesen. In Österreich funktioniert das nicht. Also da ist jemand, der Leistung vollbringt, nicht unbedingt gut aufgehoben in diesem Land. Und ich mache mir so meine Gedanken, ob sich da überhaupt etwas verbessert hätte. Ohne jetzt hier in irgendeine Lamoyanz zu verfallen zu wollen, bezogen auf unser Projekt Arktis Nordost, widerfuhr dieses große Projekt auch ein ähnliches Schicksal. In Österreich, nach Ausstrahlung der Filme, gab es Zeitungen und insbesondere eine Zeitung, die wortwörtlich schrieb, wozu ist man dort hinaufgefahren, das hätte man in einem Besenkammerl auch drehen können. Das Projekt Arktis Nordost wurde nichtsdestotrotz, zumindest außerhalb Österreichs, als dokumentarische Höchstleistung gewürdigt. Der lange Atem des Expeditionsleiters Helmut Feutel sowie das Engagement einzelner Mitarbeiter zeitigten ein beträchtliches Ausmaß journalistischen Mehrwerts in Form von beispiellosen Film- und Tonaufnahmen. Nicht zuletzt in dem Film Paradise Found, einer sehr persönlichen Hommage an Franz Josef Land, die der Stille und der Ruhe hinter den zahllosen Geräuschen des Archipels ein Denkmal setzt. Ausgerechnet dieser Film wurde bisher von keiner Fernsehstation ausgestrahlt. Man lehnte ab, weil er nicht in die Dokuschiene passte. Beispielhaft für einen möglichen anderen Zugang zur Eislandschaft von Franz Josef Land ist die Expedition des Briten Benjamin Leigh Smith, der als Privatmann, als Gentleman Traveller, in der Arktis unterwegs war. Er war der Erste, der Franz Josef Land nach der Entdeckung durch Peyer und Weibrecht erreichte. Er war aus einem anderen Holz geschnitzt als viele Expeditionsleiter vor und nach ihm. Seine Expeditionen dienten keinem hehren Ziel, weshalb er bald in Vergessenheit geriet. Er hat keinen Expeditionsbericht geschrieben. Er hat es abgelehnt, irgendeine Medaille von der Royal Geographic Society entgegenzunehmen, weil immerhin hat der Franz Josef Land erreicht gehabt. Und er hat eine ähnliche Leistung vollbracht, wie es die Bayer-Weibrecht-Expedition vorzuweisen hatte, nämlich er ist mit seiner Mannschaft, nachdem sein Schiff auch vom Eis zerdrückt wurde und er eine Überwinterung in einer Erdhöhle geschafft hatte, ist ganz ruhig zurückmarschiert übers Eis, ohne großes Aufhebens zu machen. Keiner ist gestorben, keiner ist zugrunde gegangen. Ich habe den Eindruck, dass er ein Mensch war, dem es eigentlich darum ging, die Beziehung zur Natur zu vertiefen mit dieser Reise, um die Natur besser wahrzunehmen und zu verstehen. Warum haben Sie über Ihre Expeditionserfahrungen nichts geschrieben? Weil ich es mir sparen wollte, mich dümmlicher Lobhudelei auszusetzen oder gar selbst dazu gezwungen zu sein. Jenes zwanghafte Lächeln, das man in einer Gesellschaft aufsetzt, in der man sich eigentlich überhaupt nicht wohlfühlt. Ja, dieses unnatürliche Lächeln suchte ich stets zu vermeiden. All die verspannten Muskeln im Gesicht ergeben ja ein äußerst unangenehmes Gefühl. Finden Sie nicht? Er musste sich nichts beweisen, weil er nichts scheinen wollte. Er wusste, wie das Leben sozusagen ihm eine Freude und eine, ja, Glück beschert. Pursuit of Happiness. Eine gewisse Form des Glücks vermochte sich auch Fridtjof Nansen zu verschaffen. Der Popstar unter den norwegischen Arktisreisenden wusste große Teile der Öffentlichkeit hinter sich, als er im Juni 1893 aufbrach, um sich dem Eismeer anzuvertrauen. Er setzte sein Schiff, die Fram, der Eisdrift aus und hoffte, sie würde bis zum Pol geschoben werden. Dem kühnen Seefahrer stand jedoch zuweilen sein melancholisches Gemüt im Wege. So schrieb er noch am Tag der Abreise in sein Tagebuch. Grau und traurig brach der Tag herein. Die Tür schloss sich hinter mir. Oben am Fenster saß mein Töchterchen. Glückliches Kind. Du ahnst noch nicht, wie verwickelt und wechselvoll das Leben ist. 3 Jahre später kehrte Fridtjof Nansen als gefeierter Held von seiner Nordpolexpedition zurück. Er hatte als erster herausgefunden, dass es den arktischen Kontinent nicht gibt, sondern dass der Pol von einem fast 4000 Meter tiefen Ozean umgeben ist. Er war eigentlich immer ein Sehnsüchtiger. Er war getrieben von einem Ziel. Doch das Interessante war, wenn er dieses Ziel erreicht hatte, war es ihm egal. Er suchte sich das nächste Ziel. Nur diese Seite hatte eine zweite und die Zwillingsschwester dieser Sehnsuchtsgetriebenheit war eine Melancholie. Er war eigentlich manisch-depressiv, könnte man sagen. Und diese Melancholie ist meistens dann eingetreten, wenn er ein Ziel erreicht hatte und nichts Neues vor Augen hatte. Der Brite Frederick George Jackson hielt sich mit seiner Expedition 3 Jahre lang auf Franz Josef Land auf. Jackson erreichte sein Ziel, den Nordpol, nicht, leistete aber bedeutende Beiträge zur Erforschung und Kartierung des Archipels. Im Schatten seines berühmten norwegischen Zeitgenossen Fridtjof Nansen geriet er jedoch ins Abseits. Er war Wissenschaftler, stand ganz im Dienst des Forschens, hat auch kartografiert, weite Teile des Franz-Josef-Landes quasi entdeckt und auch benannt, die einzelnen Inseln und Buchten und Kaps. die tragen alle bis heute britische Namen. Peyer und Weibrechts Benennungen von Inseln sind wirklich urösterreichisch. So ist Französisland ein merkwürdiges Bild und ein Konglomerat an Namen, weil später sind dann noch Italiener gekommen. Und interessant bei Frederick Jackson war sein Führungsstil. Sein Führungsstil war ausgesprochen hierarchisch. Er ließ zum Beispiel Post austeilen und hat nur schriftlich Anweisungen gegeben und schriftliche Ansuchen in Empfang genommen. So weit ist das gegangen. Wenn man eintaucht in diese heikle Frage des Führens und nicht diktatorisch vorgehen möchte, sondern eben dem demokratischen Vorgehen den Vorzug gibt, dann ist das bei so einer großen Anzahl von Expeditionsteilnehmern eben nicht so leicht. Und solche Expeditionen kann man als Einzelner nicht machen. Du brauchst die Gruppe dazu. Also ein Egomane, der überhaupt ganz allein rennt, ja, soll er rennen. Eigentlich wäre da, wenn er dann irgendwo verschwindet im Eis, na gut, das hat er so wollen, jeder lebt sein Leben. Aber dort sind immer zig Menschen mit dabei gewesen. Dort war das Geld von Investoren drinnen, dort war die Wissenschaft mit beteiligt. Also wenn man all diese anderen Komponenten für die und mit denen man ein Ziel erreichen will, nicht mehr in Betracht zieht bei einer Entscheidung, dann fängt das Ganze an zu kollabieren. Und das ist, glaube ich, eigentlich eine ganz logische Geschichte. Das heißt, wir sind dazu aufgerufen, egal ob auf einer Expedition oder im Staatswesen, Formen zu finden, die die Teilnahme aller ermöglichen. Auf die Teilnahme aller, beziehungsweise möglichst vieler, war Walter Wellman aus. Dies allerdings im Sinne des Sensationsjournalismus. Der hochnäsige Amerikaner, von der hiesigen Presse als tüchtiger Korrespondent und unerschrockener Arktisforscher geadelt, trieb die Darstellung der arktischen Gefahren auf die Spitze, bis hin zum erfundenen Angriff eines Eisbären auf seine Person. Ich fiel in den Schnee und spürte, wie die Tatze nun meinen Körper niederdrückte. Gleich wird mein Kopf in seinem Maul verschwinden, dachte ich. Aber so kam es nicht. Denn in diesem kritischen Augenblick begannen meine Hunde kräftig zu bellen. Die Pranke löste sich von meinem Rücken. Und als ich wieder auf die Beine kam, war der Bär von kläffenden Hunden umringt. Das Schicksal hatte es gut mit mir gemeint. Der Bär, nicht ich, musste schließlich daran glauben. Ich hatte zwar Schmerzen in der Schulter und einen Kratzer am Hals. Das Fell des Bären jedoch liegt als Teppich unter meinen Füßen, wo ich dies schreibe. In Wirklichkeit war Walter Wellman in Begleitung seines stellvertretenden Expeditionsleiters unterwegs, der den Bären abschoss, lange bevor dieser zur Gefahr hätte werden können. Walter Wellman erscheint in dem Buch Eis und Ego als einer der unsympathischsten Expeditionsleiter. Elisabeth Guggenberger und Helmut Feutel halten mit ihrer Meinung auch nicht hinterm Berg, stets bemüht jedoch, auch in der persönlichen Färbung Licht ins Dunkel der historischen Personen zu bringen. Im Falle Wellmans gerät das Resümee zu einer Anklage, die den verständigen Grundton des Buches erfrischend konterkariert. Zwischen Dummheit und Eitelkeit besteht eine enge Beziehung. Da stimme ich Robert Musil zu. Ein eitler Mensch, so Musil, sei mit einer Maschine vergleichbar, die an einer undichten Stelle ihren Dampf entweichen ließe. Solange die undichte Stelle nicht behoben ist, ist die Leistung vermindert und man wird sich vergeblich um Erfolg bemühen. Da aber die Eitelkeit nicht zulässt, sich selbst als undicht oder eben unvollständig und mit Fehlern behaftet zu akzeptieren, entsteht Dummheit. Sie ist laut Robert Musil nicht so sehr ein Mangel an Intelligenz, als eher ein Fehler des Gefühls. Menschen, die sich und anderen gegenüber keine Sensibilität entwickeln können, praktizieren Rohheit. Und deshalb wird Dummheit auch als praktizierte Rohheit bezeichnet. ganz anders als Walter Wellman verhielt sich Prinz Luigi Amadeo von Savoyen-Aosta, Herzog der Abruzzen. Ein wohlhabender, verträumter und weichherziger Adeliger, ein hervorragender Alpinist, der sich nach seiner Arktisexpedition in Somalia niederließ und dort eine Farm betrieb, um der Dekadenz seiner Herkunft zu entkommen. Er war vom Prinzen zum Bauern geworden. Im Buch Eis und Ego lassen ihn Elisabeth Guggenberger und Helmut Feutel Seneca zitieren. Wer als Mitglied einer Gesellschaft seinen Wirkungskreis verloren hat, der möge den eines Menschen ausfüllen. Nicht länger in die Mauern seiner Stadt eingesperrt, möge er sich die Freiheit zum Gedankenaustausch mit dem Erdkreis nehmen und die ganze Welt zu seiner Heimat erklären. Denn auch fern der angestammten Gemeinschaft gibt es reiche Entfaltungsmöglichkeit, wenn man nur weiterhin bereit ist, der Allgemeinheit zu nützen. Was bedeutet es, mutig zu sein? Frage ich. Nachdem Luigi Amadeo eine Zeit lang ruhig über meine Frage nachgedacht hat, antwortet er schmunzelnd: Ein Schiff, das im Hafen bleibt, ist sicher. Doch Schiffe werden ja nicht für den Hafen gebaut. Perikles sagt, wer seiner inneren Wahrheit folgend den sicheren Hafen verlässt, um trotz aller Ängste auf das unbekannte Meer hinauszufahren, der sei mutig. Denn dort müsse er sich mit seinem Leben konfrontieren. Ja, das ist das Labyrinth. Wenn du in das Labyrinth reingehst und dich auf seine Mitte zubewegst, das ist jetzt nicht nur räumlich und geografisch gemeint, das ist deine eigene Mitte. Und wenn du diese Mitte mit vielen Umwegen und auf vielen, mit vielen Kreuzungen behaftet tatsächlich findest, dann bist du dort angelangt und was musst du dort machen? Eine Kehrtwendung. Und zurückgehen und einen Neubeginn machen und das Alte zurücklassen. Und das ist die große Metapher, die in den Labyrinthen der Antike und sogar auch wahrscheinlich schon des Neolithikums angelegt war für jeden Menschen. Dass du diese Reise, spirituelle Reise, antreten sollst. Auf diesem Weg dein egoistisches Sein ablegst und zurückkommst, wiedergeboren im Sinne von, dass du dein Selbst losgelassen hast. Es gibt aus dieser neolithischen Zeit ein altes Zeichen, eine Rune, die ein senkrechter Strich ist. Und dieser Strich bedeutete damals sowohl Eis als Ego. Dieses Zeichen wurde als Amulett getragen und es sollte den Träger dieses Amuletts daran erinnern, dass er sich immer über sein Ich nachdenken soll. Nämlich in diesem Sinne, dass falls du es nicht tust, du erstarren wirst wie Eis. Der vorgestellten Expeditionsleiter wird fortgesetzt mit Evelyn Briggs Baldwin, der im Auftrag eines New Yorker Millionärs den Nordpol erreichen sollte. Über die Errichtung von Lebensmitteldepots auf verschiedenen Inseln von Franz Josef Land kam er nicht hinaus. Der Sponsor entzog ihm daraufhin die Expeditionsleitung. Evelyn Briggs Baldwin, ein angstbesetzter Mensch, der geflüchtet ist aus dem arktischen Environment und dann, weil er dafür bestraft wurde von seinem Geldgeber, einem amerikanischen Immobilienmakler, der eigentlich am Nordpol hätte gerne ein Transparent aufgestellt. Hier hat Mr. Ziegler, die Expedition bezahlt und der Nordpol gehört Mr. Ziegler. Das hat Baldwin nicht geschafft, ist bestraft worden und konnte eigentlich sein Scheitern lebenslang nie verwinden, wurde zum großen Rächer, zum bösen Menschen und hat sich in ganz furchtbare Dinge dann später noch hineingelassen. Also solche Geschichten und ihre seelischen Hintergründe haben wir erzählt. Man lernt auch die Tragödie, die persönliche Tragödie einer Person kennen und verstehen. Und man lernt, warum er es nicht schaffen konnte. Er konnte kein Vertrauen haben, in dieses Labyrinth reinzugehen. Er ist in dem stecken geblieben, in seinem eigenen Gefängnis. Nachdem der amerikanische Millionär William Ziegler den erfolglosen Expeditionsleiter Evelyn Briggs Baldwin entlassen hatte, beauftragte er Anthony Fiella, der als Fotograf an der Baldwin-Ziegler-Expedition teilgenommen hatte, mit der Expeditionsleitung für einen zweiten Versuch, den Nordpol zu erreichen. Aber auch Fiella scheiterte, vor allem an seiner Mannschaft. Völlig unzureichende Führungsqualität. Er wollte allen immer nur Gutes tun. Er wollte von ihnen gebraucht werden. Er wollte eigentlich für andere immer da sein. Aber genau das ist nicht die Qualität eines Leaders, eines Expeditionsleiters. Das Leichteste auf Arktis-Expeditionen ist meiner Meinung nach die Bewältigung der Umwelteinflüsse, sage ich jetzt einmal, der Natur, der Umgang mit den dort lebenden Tieren, sprich Eisbären zum Beispiel. Das ist im Verhältnis zu den Problemen, die auftreten können, mit und unter den Expeditionsteilnehmern ein leichtes. Seine wissenschaftliche Glaubwürdigkeit litt jedoch gehörig, nachdem ihm die Erstbesteigung des Mount McKinley als Fälschung nachgewiesen worden war. Ein Jahr später waren es Robert Edwin Peary und Matthew Hansen, die den Nordpol erreicht haben wollten. Wer von ihnen den ersten menschlichen Fuß auf den Nordpol gesetzt hätte, bleibt ungewiss. Weder waren die Aufzeichnungen von ausreichender Genauigkeit, noch konnten Peary und Hansen sich einigen, wer zuerst da war. Vor dem Kapitel über die Filmexpedition Arktis Nordost, an der Elisabeth Guggenberger und Helmut Feutel selbst beteiligt waren, folgt noch eine Erzählung über drei Kapitäne des zaristischen Russland. Georgi Brusilov, Wladimir Rosanow und Georgi Sedow starteten ihre Expeditionen alle im Jahr 1912. Sedow mit dem Ziel, den Nordpol zu erreichen. Brusilov und Rosanow, um einen nordöstlichen Seeweg zum Pazifik zu finden. Alle drei Expeditionen scheiterten und die Polarfahrer fanden dabei den Tod. Doch ihr Scheitern wurde zur Trumpfkarte des neuen Sowjetregimes, das sich die Bezwingung der Arktis auf die Fahnen geschrieben hatte. Für das Scheitern der Expeditionsleiter machte die sowjetische Propaganda den Zaren verantwortlich. Sedow, Brusilov und Rosanow wurden zu Helden der roten Arktis hochstilisiert und lebten als russischer Mythos weiter. Im letzten Teil des Buches Eis und Ego erzählen Elisabeth Guggenberger und Helmut Feutel von ihren eigenen Erfahrungen auf und mit Franz Josef Land. Von vermeintlichen Bedrohungen und realen Gefahren, von Eisbären und Gruppendynamik, Kälte und Angst. Und wie in jedem der vorhergehenden Kapitel wird deutlich, dass nicht die Umgebung, das andere, Fremde, die wahre Herausforderung darstellt, sondern der Umgang mit dem eigenen Ego. Darin entscheidet sich der Mensch, so eine Essenz des Buches, zwischen Glück und Unglück. Wir sind nie losgelöst von dem, was wir geschaffen haben. Und dann kommt man in diesen Raum und dann ist es ein Raum und eine Landschaft, in der der Mensch noch nicht sich angesiedelt hat. Er war hier zu Gast und ist wieder weg. Ich denke mir, das, was man erlebt, ist, dass es außer mir etwas sehr Großes gibt, das viel, viel größer ist. Und dass ich selbst bin, aber in dem Großen aufgehoben. Und dass es keine Bedeutung hat, ob ich jetzt in meiner Form als Lebender existiere oder in einer anderen Form nach dem Tod. Wir wissen aus vielen Vorträgen und ähnlichen Berichten, die wir vielleicht dem einen oder anderen Forum gegeben haben, dass das auch von vielen Menschen nicht gerne gehört wird, über den Tod zu sprechen zum Beispiel. Wir haben einmal, und wenn Ihnen das zu weit geht, jetzt für die Sendung können Sie das rausschneiden. Wir haben einmal gesagt, und das hat nichts mit irgendeinem Form von Heldentum und Abenteuer oder sonst was zu tun, sondern das ist in diesem Sinne das Paradies ansprechend. Wir haben einmal gesagt, es würde uns nichts ausmachen und wir würden es vielleicht sogar begrüßen, dort oben zu sterben. Mehr will ich dazu nicht sagen. Labyrinthe. Eine akustische Expedition ins ewige Eis. Text, Regie und Produktion Philipp Scheiner. Musik Peter Kreitzer und der Autor. Gesprochen haben Chris Pichler und Cornelius Obonja. Sie hörten eine Produktion des ORF 2009. Redaktion Alfred Koch. Liebe Hörerinnen und Hörer, uns bleibt noch die Zeit, Sie auf ein paar Ursendungen aufmerksam zu machen, die in den kommenden Wochen im Feature-Programm des Deutschlandradio Kultur zu hören sein werden. Wobei uns zwei Sendungen in die Ferne führen werden, nach Tansania und China, aber auch auf eine akustische Reise in das England vor 400 Jahren. In den vergangenen Wochen und Monaten sind zudem zwei weitere Feature entstanden, die ganz und gar der Gegenwart verpflichtet sind. Etwa dem Newsgeschäft im Sekundentakt und der Liebe im Zeitalter des Speed-Dating. Ja, setzen wir uns erstmal. Und ja. Ja. Wie fängt man da an? Ist normal halten, nicht? Also, hallo, ich bin... Okay, hallo. Hallo. Hallo. Ich bin Katrin. Also, hallo, ich bin Frank. Locker bleiben, ist doch nichts dabei. Ich bin Jule. Ja. Setz dich doch einfach. Ganz locker bleiben. Okay, ja. Wunderbar. Okay. Interessant. Davon hängt alles ab vom ersten Satz, von der ersten Frage. Vom ersten Eindruck. Speed-Dating geht so. 10 Männer und 10 Frauen zwischen 28 und 38 sitzen sich in einer Bar gegenüber. Sie kennen sich nicht, haben aber eines gemeinsam. Sie haben es satt, auf ihre große Liebe zu warten. Im Supermarkt, in der U-Bahn, im Museum, überall, irgendwo. Deshalb nehmen sie ihr Schicksal jetzt selbst in die Hand. Viel Spaß. 7 Minuten Zeit haben sie, um sich darzustellen und ihr Gegenüber auf Lebenspartnertauglichkeit zu prüfen. Up, down. So, tja. Tja. Und hier. Ich zähle mal auf, mein Haus, mein Boot und. Nein. Was machst du? Autos verkaufen. Autos verkaufen? Ja, Volkswagen. Komm eben auch gerade von der Arbeit. So. Ja, so, dann war das abgehakt. 42 Jahre bin ich alt, falls es interessiert. Wenn du es erzählen möchtest, darfst du. Fragen werde ich nicht. Next, next. Es ist in der Tat ein optimaler Auftritt, um den es geht. Ja, natürlich. Ich meine, worum geht es? Sie haben 7 Minuten Zeit, sich gut zu verkaufen. Nichts anderes ist es. Flirten macht glücklich. Mach das Beste aus dir. Verliebe dich richtig. Schritt für Schritt zum Glück. Fang doch mal mit Hallo an. Das ist doch gar nicht so schwer. Up. Down. Next person. Ganz egal, ob Sie selbst nun Ihre Schäfchen schon im Trockenen haben oder noch auf der Suche sind, hören Sie am Samstag, dem 20. Februar, das Feature. Sag doch einfach Hallo. Schön, dass du hier bist und wir uns kennenlernen können. Speed Dating. Üben für den Ernstfall. Jetzt muss ich irgendwas fragen. Na dann schieß mal los. Wie sieht dein perfektes Wochenende aus? Was war ein Moment, wo du dich am besten gefühlt hast im letzten Jahr? Was machst du so? Kommst du aus Berlin eigentlich? Was möchtest du in der nächsten Woche erreichen? Feature von Katrin Moll. Am Samstag, dem 20. Februar um 18.05 Uhr auf Deutschlandradio Kultur. Eine Woche später dann, wieder auf unserem Feature-Sendeplatz am Samstagabend, führt uns Maya Christine Schönfelder auf eine Spurensuche. Wen sie sucht? Ihren Freund Ji Long. Mit ihm teilt sie eine Jugenderinnerung. Vor 10 Jahren hat sie ihn inmitten einer chinesischen Reisegruppe auf Hawaii kennengelernt. Über 10 Jahre hinweg haben sie sich Briefe geschrieben. 10 Jahre, die die gesamte Welt und China im Besonderen umgekrempelt haben. Peking. China. Platz des himmlischen Friedens. Schnatternde chinesische Touristengruppen. Hochgereckte Regenschirme. Reisegruppen im Fotorausch. Große Halle des Volkes. Nationaltheater. Teenager reißen die Arme nach oben. Zeige- und Mittelfinger im Victory-Gruß. Mütter zupfen ihren Töchtern die weißen Propellerschleifen zurecht, bevor sie die Handykamera in Anschlag bringen. Je, je. Nichts ist mehr, wie es war. Diese Erfahrung macht auch die Autorin, die auf den Spuren ihres Brieffreundes nach China reist. Dort begegnet sie auch einigen anderen aus der Gruppe wieder, mit denen sie das Geburtsjahr teilt und die Erinnerung an eine Jugend voller Illusionen. Eine sehr persönliche Suche nach chinesischen Realitäten. Schieben, drängeln, Fäuste, Ellenbogen, ich bin drin. U-Bahn fahren in Peking, ich gegen 15 Millionen. Das Überleben des Einzelnen in der Masse, ein Kampf. Ist das China oder nur sein Klischee? Irgendwann zeige ich dir mein Land, hatte mir Ji Long geschrieben. Einmal, zweimal, immer wieder. Wir hatten uns ausgemalt, wie es werden würde, unser Wiedersehen. Und träumten von unserer Reise durch ein Land, von dem ich kein Bild in meinem Kopf habe. Nur Ji Longs Geschichten. Unsere letzte E-Mail liegt fast 2 Jahre zurück. Neujahrsgrüße, zweizeilig. Seitdem ist der Drache verstummt. Vor ein paar Monaten beginne ich ihn zu suchen. 1,3 Milliarden Menschen leben in China. Ich suche 8. Sie nennen sich Lee, John, Maggie, Mark, Frank und Wayne. Ihre chinesischen Namen bedeuten strahlender Tag, Aufbruch, Hoffnung der Morgenröte, rote Weisheit, König der Meere, glorreiche Revolution, neues China und heldenhafter Drache. Sie sind in den 70ern geboren, wie ich. Sie waren Pioniere, schrieben Aufsätze über den Weltfrieden und schwenkten Fähnchen am 1. Mai. Ihre Geschichte ist meine Geschichte. Bis 1989. Lord Yi liebt einen Drachen. Auf der Suche nach China. Ein Feature von Maya Christine Schönfelder. Die Ursendung dieses Features hören Sie am Samstag, den 27. Februar um 18.05 Uhr auf Deutschlandradio Kultur. Können Sie sich vorstellen, dass alle Klänge, die jemals ertönt sind, niemals ganz verschwinden? Dass alle Stimmen, die auf unserer Erde je erklungen sind, immer noch da sind, ganz fein erhalten in der Erdatmosphäre? Ausgestattet mit dem richtigen Empfangsgerät könnte man also heute noch zum Beispiel Shakespeare hören, wie er selbst den Hamlet spielt. Fasziniert von diesem Gedanken begeben sich 3 Radiomacher aus Kanada und England auf eine akustische Reise 400 Jahre in die Vergangenheit. What do you imagine you would have heard 4 centuries ago up here? I know you wouldn't have heard any aircraft for certain, or any vehicles, of course. So I suspect from up here, you would have heard horses, I suspect. You might well have heard a lot more conversation, and I suspect you would have heard a lot more birds. So I think it would have sounded very, very different. Ein Zeitreisenmikrofon hatten die Autoren nicht zur Verfügung. Also rekonstruierten sie die Klangwelt des elisabethanischen England auf Umwegen. Vom Besuch eines Sounddesigners für Historienfilme über Glockentürme in London bis zu Spuren von Alltagsgeräuschen in altenglischer Musik. Barking of dogs, grunting of hogs, walling of cats, rumbling of rats, gaggling of geese, humming of bees, nousing of bucks, gaggling of ducks, cackling of hens, scrapping. And you're aware of the nature of the sound of the English language. Toads in the bogs. So wonderfully varied. Chirping of crickets, shutting of wickets, ringing of bells, counting of coins, mouthing of groins, whispering of lovers, springing of plovers. Hark heißt das Feature, das aus dieser Idee entstanden ist und im vergangenen Jahr den Prix Marolitsch gewonnen hat. Wir senden das Feature mit kurzer Einführung im englischsprachigen Original. Hark, The Acoustic World of Elizabethan England von Chris Brooks, Paolo Pietro Paolo und Alan Hall. Am Mittwoch, dem 3. März um 0.05 Uhr auf Deutschlandradio Kultur. Hata kuwa tena na tabia tena kuja mjini. Sasa mimi kupelekwa pale Romandomu. Tulianza kuchapwa. Unaona? Watoto walivyotuona. Kule hamna polisi. Im Remand Home. Schlagen sie uns mit Stöcken. Es gibt dort keine Polizisten. Es gibt nur Wachleute am Zaun. Tuseme hamna polisi, useme wanakaa na virungu wanakuchapa kama jela. Man wird nicht wie im Gefängnis geschlagen. Es ist anders. Es gibt ein Ritual. Arusha. Beim ersten Mal, glaube ich, war ich circa 9 Monate. Tansania. Da beim zweiten Mal 2 Monate und dieses Mal 5 Wochen. Afrika. Afuchapili, ni uvutaji wa bangi, sigara, madawa, kulevya, tuseme ya jamii zote. None. So beginnt die auditive Reise der österreichischen Autorin Iris Nindl. Es war ihr 3. Besuch in Arusha, einer Stadt im Norden Tansanias. In Arusha stoßen unvereinbare Welten aufeinander. Im Osten der Stadt internationaler Tourismus, Luxushotels und Shoppingmalls. Im Westteil das krasse Gegenteil, Müllhaufen, Lehmhütten, Slums. Die Stadtverwaltung versucht, die Armut mit aller Gewalt an die Randbezirke zu drängen. Die Logik ist zynisch und banal. Ein sauberes Stadtbild ist Voraussetzung für den blühenden Tourismus. Alles, was dieses Bild stört, wird von Zeit zu Zeit in groß angelegten Säuberungsaktionen beseitigt. Straßenkinder, Obdachlose, Leprakranke. Operation Make the City Clean. Die Kinder haben gerade das Gerät entdeckt. Stürmen uns und es ist möglich, momentan recht unmöglich, sie wieder loszukriegen. Die ersten beiden Male hatte die Sozialarbeiterin und Überlebenstrainerin Iris Nindl über ein Jahr lang in einem Center für Straßenkinder gearbeitet. Dieses Mal sah sie in ihrer Sozialarbeit keinen Sinn mehr. Ausgestattet mit einem kleinen Aufnahmegerät, fing sie an, das Leben der Straßenkinder zu dokumentieren. Sie hat die Kinder aufgenommen beim Fußballspielen und Tanzen, beim Singen und beim Erzählen ihrer Lebensgeschichte. Ich hab auch viele Mädchen kennengelernt, die als Prostituierte gearbeitet haben. Die haben mit 10, 11 Jahren angefangen und die haben sie um wenige Cent verkauft. Das waren wirklich so 10 Cent. Aus Iris Nindels Tagebuchaufzeichnungen und den 20 Stunden Audiomaterial, die sie aus Tansania mitgebracht hat, arrangierte die österreichische Regisseurin und Autorin Elisabeth Putz das vorliegende Feature. Es entstand in einer Koproduktion des Deutschlandradio Kultur mit dem ORF. Inferno Livestream. Ein Bericht von Iris Nindl und Elisabeth Putz. Zum ersten Mal gesendet wird das Stück am Mittwoch, dem 24. März um 0.05 Uhr. Wir begrüßen Sie zu einer CSN-Telefonkonferenz. AFP Kellmann? Ja. Klaus Peter, was vermischt ist? Ja. DPA. Liebe Kollegen, liebe Freunde, Viertel vor 10. NTV. Zeit für eine kleine Konferenz schon wieder. Taz. Ist in Berlin mit uns verbunden. Morgen aus der Hauptstadt. Die Online-Kollegen. Bild. Der Tillmann, guten Morgen. Der Internetreporter. Twitter. Guten Morgen. Und das Wetter. Heute.de. ARD aktuell in Hamburg. 3, 2, 1 und bitte. Passé. Das Newsgeschäft in Momentaufnahmen. So heißt das Feature von Stella Lunke und Josef Maria Schäfers, das wir am Samstag, dem 27. März um 18.05 Uhr senden. AFP. Gut, dann fangen wir an. Andrea, das Vermischte. Ja, also wir machen den Chemie-Nobelpreis mit einer Zusammenfassung und Jürgen Oede steht zur Not zur Verfügung, falls es ein Deutscher wird. Dann haben das wir war der Konferenzraum AFP. DPA. Wissenschaftsredaktion. 11.30 Uhr. Jetzt sind es noch 10 Minuten bis zur frühestmöglichen Verkündung und. Die Tür ist immer noch geschlossen. Vermischtes. Jetzt sind sie da. Sind sie da? Also, Thomas Steitz, wer auch immer das ist. Ich guck. Ups, ich guck mal schnell rein. Ist kein Deutscher, ist ein Ami. Die haben herausgefunden. Für. Ja. Für? Eiweißfabriken in Zellen. Tagesschau. Ist gerade was reingekommen? Groß angelegte Terrorrazzia in Berlin. AFP. Das ist das akustische Signal. Wenn bei uns was rot aufschlägt, hören wir das auch. DPA. Ich habe gerade mitbekommen, dass irgendwas passiert ist. Erzählen Sie mir mal ganz kurz. CVD. Wir sehen gerade in einem der Laufbänder, dass in Berlin eine Antiterroristen-Razzia stattfinden soll. Die Meldung haben wir noch nicht und da informieren wir dann sofort unsere Büros und bitten bei der Polizei eilig nachzufragen. Heute.de. So, warte mal, es ist hier eine Terrorrazzia in Berlin. Berlin. Das ist natürlich ein super spannendes Thema. Bild. Vermischtes. Hast du Fotos aus Berlin von den Razzien gegen diese ganze Kurdenterror? Jens, hast du die Kurden-Razzien? An einem x-beliebigen Tag unternehmen die Autoren den Versuch, den Puls der Zeit einzufangen. Agenturen, Reporter, Medien, Rezipienten. Was wird zur Meldung? Was fällt hinten rüber? Und was passiert, wenn nichts passiert? Es ist 16.57 Uhr, NTV im Regieraum. 10 zu 2. 5 und Achtung. 4, 3, 2, 1, abfahren. Hier sind die 18 Uhr Nachrichten. Live aus dem NTV Newsroom mit Christoph Theuner. Terroralarm. Großrazzia gegen radikale Islamisten in Berlin. In Berlin hat die Polizei zahlreiche Wohnungen durchsucht. Tagesschau. Die groß angelegte Razzia habe sich gegen eine Gruppe gewaltbereiter Islamisten gerichtet, teilte ein Polizeisprecher mit. Hintergrund sei. Passé. Das Newsgeschäft in Momentaufnahmen. Von Stella Lunke und Josef Maria Schäfers. Am Samstag, dem 27. März um 18.05 Uhr auf Deutschlandradio Kultur. In Kürze folgen hier die 1 Uhr Nachrichten. Anschließend können Sie uns wieder anrufen und mitdiskutieren. Unser Thema lautet heute Lohndumping bei Schlecker. Ausnahme oder Regel am deutschen Arbeitsmarkt? Nach den Nachrichten erwartet Sie Oliver Thoma. Die Telefonnummer 00800 2254 2254. Deutschlandradio Kultur. Überall in Deutschland. In Cham auf 101,4. Ein Uhr, die Nachrichten. Mehrere Erdbeben haben innerhalb weniger Minuten den Karibikstaat Haiti erschüttert. Der erste und schwerste Stoß hatte nach Angaben von Seismologen die Stärke 7,0. In der Hauptstadt Port-au-Prince seien Häuser eingestürzt, darunter ein Krankenhaus, hieß es in ersten Berichten. Unter den Trümmern würden Tote und Verletzte vermutet. Verlässliche Angaben hierüber gibt es bislang nicht. Nach amerikanischen Angaben ist das Telefon- und Mobilfunknetz gestört. Für einige Teile der Karibik wurde eine Tsunami-Warnung ausgegeben. Das Epizentrum des Bebens lag etwa 20 Kilometer südwestlich von Port-au-Prince. Die Spitze der Christdemokraten will den CDU-FDP-geführten Bundesländern nach einem Pressebericht eine Art Mitspracherecht bei der für 2011 geplanten Steuerentlastung einräumen. Die CDU setze dabei auf die FDP in den Landesregierungen, um die Freien Demokraten in der Bundesregierung von ihren Maximalforderungen abzubringen, schreibt die Bild-Zeitung. Weiter heißt es, der Generalsekretär der Christdemokraten, Gröhe, habe keinerlei Garantie abgeben wollen, dass die Steuern im Jahr 2011 um 20 Milliarden Euro gesenkt würden, wie es im Koalitionsvertrag stehe. Der Bund der Steuerzahler regte zur Finanzierung der umstrittenen Steuersenkungen umfangreiche Einsparungen an. Wie die Zeitung BZ aus Berlin berichtet, ist der Verband unter anderem dafür, das Elterngeld wieder abzuschaffen und die Steinkohlesubventionen zu halbieren. Außerdem sollte Beamten im Ruhestand die 13. Monatspension gestrichen werden. Insgesamt ließen sich nach den Berechnungen des Verbandes so Steuersenkungen im Umfang von 24 Milliarden Euro finanzieren, wie es die FDP anstrebe. Der bayerische Ministerpräsident Seehofer hat eine vollständige Aufklärung der Milliardenverluste bei der Bayern LB zugesichert. Der Erwerb der Hypo Group Alpe Adria durch die Landesbank sei ein Fehler gewesen, sagte Seehofer im bayerischen Fernsehen. Wenn der Untersuchungsausschuss des Landtags seine Arbeit beendet habe, müssten die Vorgänge bewertet und falls erforderlich Konsequenzen gezogen werden. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt in dem Fall wegen des Verdachts der Untreue gegen den früheren Bayern-LB-Chef Schmidt. Nach Informationen des ZDF hat sich auch der damalige Ministerpräsident Stoiber für den Kauf der Hypo Alpe Adria eingesetzt. Die Bundestagsfraktion der Grünen will auf einer Klausurtagung heute in Weimar ihre Schwerpunkte für das neue Jahr festlegen. Bei dem dreitägigen Treffen steht die generelle Ausrichtung der Oppositionsarbeit im Vordergrund. Schwerpunkte sind die Themen Haushalt, Finanzen und Wirtschaft. Die Klausur fällt zusammen mit dem Jubiläum des 30-jährigen Bestehens der Grünen. Am 13. Januar 1980 wurde die Partei in Karlsruhe gegründet. In Potsdam beginnen heute die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen. Die Gewerkschaften fordern Einkommensverbesserungen in einem Gesamtumfang von 5%. Die Arbeitgeber haben bislang kein konkretes Angebot vorgelegt, aber 1,2% mehr Lohn in Aussicht gestellt. Sollte es in den ersten beiden Runden nicht zu einer Annäherung kommen, haben sowohl Verdi als auch die Tarifunion des Beamtenbundes Warnstreiks für Anfang Februar angekündigt. Die deutsche Skiläuferin Maria Riesch hat beim Weltcup-Slalom in Flachau Platz 2 erreicht. Den Sieg holte sich die Österreicherin Marlies Schild. Maria Rieschs Schwester Susanne, die nach dem ersten Lauf geführt hatte, schied im zweiten Durchgang aus. Das Wetter. In der Nacht meist stark bewölkt, Tiefstwerte zwischen minus 4 und minus 9, bei längerem Aufklaren bis minus 15 Grad. Am Tage im Westen und Südwesten stark bewölkt, zeitweise Schnee, sonst örtlich Schneegriesel oder gefrierender Sprühregen, minus 6 bis minus 1 Grad. Die Aussichten auch am Donnerstag überwiegend stark bewölkt, im Westen und Nordosten gelegentlich Schnee, örtlich gefrierender Regen minus 6 bis minus 1, im Westen und Südwesten 0 bis plus 2 Grad. Der Seewetterdienst Hamburg teilt mit, deutsche Nordseeküste Südost 5 bis 6, Böen 7 bis 8. Soweit die Meldungen. Deutschlandradio Kultur. 2254. Mit Oliver Thoma. Guten Morgen. Unser Thema heute: Lohndumping bei Schlecker. Ausnahme oder Regel am deutschen Arbeitsmarkt? Seit 5 Jahren genau gibt es Hartz IV und gleichzeitig wird über die Reform der Reform gestritten. Die Arbeitsmarktänderungen kommen auf jeden Fall auf den Prüfstand. Dazu gehören auch die Regelungen zur Leiharbeit. Die sollten vor allem bei Langzeitarbeitslosen ja den Weg zurück in einen Job erleichtern. Nun erleichtern sie aber eher den Unternehmen das Lohndumping, wie jetzt gerade bei Schlecker eben. Die Drogeriekette hat Mitarbeiter erst gekündigt, um sie dann über eine Leiharbeitsfirma für weniger Lohn und zu schlechteren Bedingungen wieder zu beschäftigen. Der Fall schlägt hohe Wellen. Und dazu nochmal Andreas Baum. Zwar hat die Drogeriekette Schlecker erste Konsequenzen aus der Affäre gezogen und ihren Vertrag mit der Leiharbeitsfirma Menia gekündigt, das aber reicht den Kritikern nicht, denn der Vorwurf steht im Raum, dass die Unternehmenspolitik der Firma Menia von Schlecker bestimmt worden ist, ihre Hauptaufgabe also darin bestand, billige Arbeitskräfte für Schlecker zu beschäftigen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi fordert nun, Druck auf Schlecker auszuüben und zumindest die großen Filialen des Drogeriediscounters zu boykottieren. Der Verdi-Sprecher in Baden-Württemberg, Bernhard Franke, erinnert daran, dass der eigentliche Skandal darin bestehe, dass Schlecker gar nichts Illegales getan habe. Das Schlimme an dieser Entwicklung ist, dass Schlecker auf eine sehr kreative und perfide Art und Weise die rechtlichen Möglichkeiten, die gegeben sind in Deutschland, nutzt, um Tarifflucht zu begehen und Arbeitnehmer zu miesen Bedingungen zu beschäftigen. Schlecker hatte einen Teil seiner Stammbelegschaft genötigt, Verträge mit der Leiharbeitsfirma Menia abzuschließen, wodurch sie nicht nur weniger Lohn bekamen, sondern auch leichter zu kündigen waren. Andrea Nahles, Generalsekretärin der SPD, sagte im Deutschlandradio Kultur, Beispiele dieser legalen Lohndrückerei gebe es zuhauf. Dabei wäre dem Problem auf gesetzlichem Wege leicht beizukommen. Eigentlich hat der Gesetzgeber die Leiharbeit flexibilisiert, um Arbeitslosen den Wiedereinstieg in den Job zu bahnen und um es Unternehmen zu erleichtern, bei Produktionsspitzen kurzfristig neu einzustellen. Die Praxis, dass Leiharbeiter heute sehr viel schlechter bezahlt werden können als ihre festangestellten Kollegen, war eigentlich nicht im Sinne des Gesetzgebers. Also es braucht im Grunde genommen zunächst mal ganz klar einen Mindestlohn, auch in dieser Branche. Darüber hinaus muss eigentlich der Bereich der Leiharbeit genauso behandelt werden vom Stundenlohn wie die Stammbelegschaft, also gleicher Lohn für die gleiche Arbeit. Soweit wird es wohl bei Schwarz-Gelb nicht gehen, aber auch Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen will die Gesetze so ändern, dass Lohndumping durch Leiharbeit auf diese Weise nicht mehr möglich ist. Aber ist Schlecker nicht doch überall, wird von vielen Unternehmen Missbrauch betrieben? Auf diese oder andere Weise, wie bei Mr. Wash, wo auch gerade bekannt wurde, dass die Mitarbeiter zu Hungerlöhnen Autos waschen? Ist das die Regel auf dem Arbeitsmarkt? Welche Erfahrungen haben Sie ganz persönlich gemacht? Sind die Arbeitnehmer inzwischen nahezu schutz- und hilflos? Und was muss geschehen, um den Machenschaften skrupelloser Unternehmer endlich Einhalt zu gebieten? Rufen Sie an 0800 22.